Ich glaube, dass es sehr schwer zu messen ist, welchen Anteil der Mensch am Klimawandel hat. Und es gibt darüber sehr unterschiedliche Ansichten. My administration is putting an end to the war on coal. Meine Regierung macht dem Krieg gegen die Kohle ein Ende. Die Erde erwärmt sich gar nicht so stark wie vorhergesagt. Patrick Michaels vom Cato-Institut in Washington. Yes, I totally believe that this moment that we're feeling and witnessing right now with the battle over climate change, science versus denial. Diese Konfrontation, die wir gerade erleben, Wissenschaft gegen Leugner des Klimawandels, ist der ultimative Test für die Demokratie. Davon bin ich überzeugt. Brendan DeMell, amerikanischer Koordinator der kanadischen Website Die Smog Blog, die seit 2006 die wachsende Bewegung der Leugner des Klimawandels beobachtet und ihre Hintermänner offenlegt. Because it will mean that on all other issues, whether it's public health or education or agriculture, you know, everything is impacted by climate change and every test, the climate test is a test of all of our democratic systems. Und es wird die größte Bedrohung für die Demokratie sein, wenn wir scheitern. Denn das würde bedeuten, dass wir auch bei allen anderen Fragen scheitern. Ob es sich um die öffentliche Gesundheit oder die Bildung oder die Landwirtschaft handelt. All diese Bereiche werden durch den Klimawandel beeinflusst. Deshalb ist die Klimafrage ein Test für alle demokratischen Systeme. Will we prevail and save our countries and our governments and our planet? Or will we essentially self-destruct? Werden wir gewinnen und unsere Länder, unsere Regierungen und unseren Planeten retten? Oder werden wir uns selbst zerstören? Smoke and Fumes, die Ölindustrie auf der Anklagebank. Feature von Harald Brandt. 21 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 20 Jahren verklagen ihr Land, die Vereinigten Staaten, weil es nichts unternehme, um zukünftige Generationen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Vertreten werden sie unter anderem von Julia Olson, die 2010 die Nichtregierungsorganisation Our Children's Trust mitbegründet hat. Sie hilft jungen Menschen dabei, juristische Mittel gegen die Zerstörung ihrer Umwelt einzusetzen. Bei ihren Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen wurde sie immer häufiger gefragt, ob es nicht möglich wäre, eine Klage direkt gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu erheben, mit der Begründung, dass die Regierung sehr genau über den Klimawandel informiert sei, aber zu wenig unternehme, um die gravierenden Folgen, die alle Bürger des Landes betreffen, aufzuhalten. 2015 war es soweit. Die 21 reichten Klage ein. We are preparing for trial. We are in what's called the discovery process. So we're asking the government to produce documents. We will be taking depositions, getting all of our witnesses together. The government wants to take depositions of all 21 youth and ask them questions. Each single one. Wir bereiten uns jetzt auf die Verhandlung vor. Im Moment sind wir in der Phase der Offenlegung. Das heißt, wir warten auf die Dokumente und Stellungnahmen der Gegenseite, also der Regierung. Und wir bereiten die Zeugenaussagen vor. Die Regierung will Aussagen von allen 21 Jugendlichen haben und jeden einzelnen Kläger befragen. Im November 2016 bestätigte die Richterin Anne Aiken vom Bezirksgericht Eugene in Oregon, dass die Jugendlichen ein verfassungsmäßig verankertes Recht auf ein stabiles Klimasystem hätten, das ihnen und ihren Nachfahren ein Leben in Gesundheit, Freiheit und Prosperität garantiert. Damit war die Klage offiziell angenommen und die Vorbereitungen für den Prozess Juliana vs. United States konnten beginnen. Juliana ist der Name der Hauptklägerin. Die ganze Gruppe wird in der amerikanischen Presse meist als die Climate Kids bezeichnet. November 2016 war auch der Monat, in dem Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA gewählt wurde. In seinem Wahlkampf hatte er den Klimawandel als Hoax, als Lüge bezeichnet, die von den Chinesen in Umlauf gebracht worden sei, um der US-Wirtschaft zu schaden. Auch sonst ließ er keinen Zweifel daran, dass er jegliche Regulierung der Industrie zum Schutz von Luft, Wasser und Boden für unnötig hält. Nach Ansicht der Climate Kids wirft das die Frage auf, ob die neue US-Regierung überhaupt noch auf dem Boden der Verfassung steht. Der Mensch hat keinen Einfluss auf das Klima, den Planeten oder den Globus, auch wenn wir das gerne hätten, war Schlimbo, ultrarechter Radiomoderator. In den Büros von Our Children's Trust treffe ich den 19-jährigen Studenten Alex Losnick. Für die Prozessvorbereitungen pendelt er oft zwischen New York und Eugene. Die Reisekosten werden von Our Children's Trust übernommen. Was hat ihn bewogen, im Prozess der Climate Kids als Kläger aufzutreten? I grew up here in Oregon, but I go to Columbia University in New York City. This summer I'm working on the federal constitutional climate change case against the Trump administration. Ich bin hier in Oregon aufgewachsen, aber ich habe einen Studienplatz an der Columbia University in New York. Diesen Sommer konzentriere ich mich ganz auf die Vorbereitung der Verfassungsklage gegen die Trump-Administration. I grew up on the farm that my great great great great grandmother founded 150 years ago after she crossed the Oregon Trail in the Old West. Meine Kindheit habe ich auf der Farm verbracht, die meine Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter gegründet hat, vor 150 Jahren, nachdem sie mit dem Oregon Trail nach Westen gezogen war. Die Farm war immer im Familienbesitz. Das schafft eine starke Bindung und die Verpflichtung, die Farm zu erhalten und unbeschädigt an die nächste Generation weiterzugeben. And I think from that sort of tradition is where in my mind a lot of my beliefs about protecting the environment, conserving it and passing it along to future generations really came from. Aus dieser Tradition kommen wahrscheinlich meine Überzeugungen zum Umweltschutz und das ist es auch, was mich motiviert, an dieser Verfassungsklage teilzunehmen, um den Planeten für meine Generation und für zukünftige Generationen zu erhalten. Ich denke, wissenschaftlich ist nicht eindeutig erwiesen, wie viel von der Klimaerwärmung ist. Wir werden nicht unsere Wirtschaft zerstören. Jeder Vorschlag, den Sie machen, erschwert es für die Amerikaner, Geschäfte zu machen oder Jobs zu schaffen. Wir sind nicht mal die größten Umweltverschmutzer. Das ist China. 5 Monate nach Amtsantritt des neuen Präsidenten wird deutlich, dass sein Team keine Zeit verloren hat, den Abbau von Umweltschutzbestimmungen voranzutreiben. Das erklärte Ziel sind die Rücknahme aller Maßnahmen, die sein Vorgänger Barack Obama per Dekret eingeführt hat, und die weitere Deregulierung der Wirtschaft, die Hand in Hand mit dem Abbau staatlicher Institutionen gehen soll. Besonders deutlich lassen sich die Folgen dieser Politik an der Umweltbehörde EPA, Environmental Protection Agency, zeigen, die vielen Republikanern schon lange ein Dorn im Auge ist. Als neuer Leiter der EPA wurde Scott Pruitt eingesetzt, ein bekennender Leugner des Klimawandels. Er soll langfristig die Umweltbehörde ganz auflösen. Noch haben dabei Kongress und Justiz mitzureden. Noch funktioniert das System der Checks and Balances, der gegenseitigen Kontrolle der verschiedenen Staatsorgane. Und Trumps Mannschaft kann nicht so frei agieren, wie sie das gerne täte. Im Juli 2017 untersagte zum Beispiel ein Gericht der Umweltbehörde, den unter Obama beschlossenen Clean Air Act aufzuheben. Und wenn Trump den von der EPA engagierten Wissenschaftlern Maulkörbe verordnet, werden andere Informationsquellen wichtig. In Washington, D.C. spreche ich mit dem Direktor der Nichtregierungsorganisation GAP, Government Accountability Project, die sich seit 40 Jahren dem Schutz und juristischen Beistand von Whistleblowern verschrieben hat. Louis Clark und seine Mitarbeiter Ann Polanski und Michael Termini sind überzeugt, dass die Rolle von Whistleblowern, also Menschen, die Missstände in Behörden und in Firmen anzeigen, noch wichtiger wird, wenn Staatsorgane ausfallen. Die drastischen Kürzungen im Budget der Umweltbehörde EPA sehen sie als ersten Schritt in diese Richtung. Sie dienen der Umsetzung einer wissenschaftsfeindlichen Agenda. Louis Clark setzt große Hoffnung auf den Prozess der Climate Kids gegen die US-Regierung. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage für die Vorgehensweise der Regierung. Es geht eher darum, das Umweltthema politisch aufzuladen und so einen Gegenpol zur wissenschaftlichen Erkenntnis aufzubauen. Und das wird hoffentlich auch ein Thema der Gerichtsverhandlung sein. Wir nennen das vorauseilende Unterwerfung. Wenn Sie in einer Regierungsbehörde arbeiten und eine große Konferenz zum Klimawandel geplant haben. Und dann wird Trump zum Präsidenten gewählt. Ähnliches haben wir schon unter Präsident Bush erlebt. Dann beginnt die Selbstzensur. Ich halte meinen Mund und sage nichts, was mir Schwierigkeiten mit dem Präsidenten einbringen könnte. Viele Leute haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren oder dass die Gelder für ihre Programme gestrichen werden, weil sie in einem Bereich arbeiten, der jetzt umstritten ist. Es ist nicht so, dass jemand sagt, tu das und das nicht. Es ist eher so, dass ich Angst habe, etwas zu tun, was mich zu einer Zielscheibe werden lässt. Aber sie machen die Leute auch zur Zielscheibe. Genau das ist in der Übergangsperiode passiert. Das Trump-Team wollte vom Energieministerium die Namen aller Angestellten haben, die an Konferenzen zum Klimawandel teilgenommen hatten. Damals hatten sie noch nicht das Recht dazu, aber jetzt haben sie die Macht. Und wir gehen davon aus, dass immer mehr Leute im Bereich der Klimawissenschaften jetzt in die Schusslinie der Regierung kommen. Ende 2015 nahm der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman Ermittlungen gegen den Ölmulti ExxonMobil auf. Es geht um die Frage, ob der weltgrößte Ölkonzern Öffentlichkeit und Anleger über mögliche Folgen der Ölverbrennung für den Klimawandel belogen hat. Auch die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Maura Healey, beschäftigt sich mit dieser Frage. Auslöser für die Ermittlungen waren die Recherchen verschiedener NGOs, die detailliert belegen, dass die Ölindustrie, lange bevor der Begriff des Klimawandels überhaupt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen war, sehr genau wusste, welche Auswirkungen das Verbrennen fossiler Rohstoffe auf das Weltklima haben würde. Die laufenden Ermittlungen der Generalstaatsanwälte spielen auch im Prozess der Climate Kids eine wichtige Rolle. Sie verdeutlichen den Einfluss der fossilen Brennstoffindustrie auf die verschiedenen US-Regierungen in den letzten 4 Jahrzehnten. Einzelne Gesetze zum Schutz des Wassers und der Luft reichen nicht mehr aus, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, sagt die Rechtsprofessorin Mary Wood. Wir brauchen ein Instrument, um die Regierung zu zwingen, einen radikalen Umbau der Energieversorgung vorzunehmen. The work I focused on was the public trust doctrine. The public trust doctrine is this ancient doctrine that most legal systems have. It dates back to Roman law. Ich habe mich auf den Begriff des Gemeinguts konzentriert. Das ist ein Begriff, der in den meisten Rechtssystemen vorkommt. Er stammt aus dem römischen Recht und ist deshalb überall auf der Welt zu finden. Jeder Bundesstaat in diesem Land hat ihn. Und seine Prämisse ist so einfach. The public trust principle requires government to act as a trustee in protecting our crucial resources, like the oceans, wildlife, rivers and also the atmosphere. Das Prinzip des Gemeinguts besagt, dass eine Regierung als Treuhänder zum Schutz unserer wichtigsten Ressourcen wie Ozeane, Wildtiere, Flüsse und auch Atmosphäre agieren soll. Es ist also keine Frage des komplizierten Gesetzesrechts, das für Laien oft nur schwer nachvollziehbar ist. Aber jeder kann verstehen, was ein öffentliches Gut ist. Eine Regierung hat die Aufgabe, das Gemeingut so zu verwalten, dass die Ressourcen für die heutige, aber auch für die zukünftigen Generationen in ausreichendem Maß vorhanden und nutzbar sind. The public trust principle envisions all of these crucial natural resources as being bundled in a trust, an endowment that government manages, but government can't just do what it wants with that trust. It has to actually manage it for the people, not for the corporations or private interests, but for the people. Alle wichtigen natürlichen Ressourcen sind wie ein Treuhandvermögen, das von der Regierung verwaltet wird. Und mit diesem Vermögen kann die Regierung nicht tun und lassen, was sie will. Sie hat es im Interesse der Bürger zu verwalten und nicht für die Interessen privater Firmen und Großunternehmen. Ende des 19. Jahrhunderts untersuchte der schwedische Chemiker Svante Arrhenius den Einfluss von Kohlendioxid auf die Temperatur der Erdatmosphäre. Als einer der ersten Wissenschaftler stellte er die Hypothese auf, dass erhöhte CO2-Konzentrationen zu einer Erwärmung der Erde führen könnten. In den 1930er Jahren konnte der Klimaforscher Guy Callender einen messbaren Temperaturanstieg in der Atmosphäre in Korrelation mit der verstärkten Nutzung von fossilen Brennstoffen nachweisen. Das war die Bestätigung von Arrhenius' Hypothese. Guy Callender war keine Stimme in der Wüste, sagt mir Carol Muffett vom Center for International Environmental Law, CIEL, der diese Informationen für seinen Bericht mit dem Titel Smoke and Fumes zusammengetragen hat. Im Gegenteil, damals sei es auch in den USA noch möglich gewesen, eine offene wissenschaftliche Debatte zu führen. Das Problem wurde nicht geleugnet, aber man nahm an, dass die Weltmeere das überschüssige CO2 absorbieren und somit kompensieren würden. Diese Vorstellung wurde 1957 durch den Ozeanforscher Roger Revelle widerlegt. Der Wissenschaftler vom Scripps-Institut für Meeresforschung sprach davon, dass die Menschheit dabei sei, ein gewagtes geologisches Experiment mit dem Planeten Erde zu unternehmen. In the wake of Revelle's analysis, which drew significant attention, Congress began funding the first long-term studies into climate risk. So this again is in the 1950s. Infolge von Revelle's Analyse, die große Aufmerksamkeit erregte, begann der Kongress, die ersten Langzeitstudien zu Klimarisiken zu finanzieren. Das war in den 1950er Jahren. Revelle's These war, dass die Ozeane die negativen Folgen des Klimawandels nicht in dem Maße kompensieren würden, wie bis dahin allgemein angenommen. Humble Oil, heute als Exxon Mobil bekannt, veröffentlichte daraufhin eine eigene Untersuchung, in der zwar der Zusammenhang zwischen Kohlendioxidausstoß und Erderwärmung sowie der Zusammenhang zwischen der Nutzung von fossilen Brennstoffen und dem Anstieg von CO2 in der Atmosphäre anerkannt wurde. Aber sie zogen Revelle's Schlussfolgerungen in Frage und behaupteten weiterhin, dass die Weltmeere das Problem lösen würden. Dass es ein Problem gibt, wurde 1957 von Exxon nicht in Frage gestellt. Und diese Aussage kann Exxon auch nicht mehr rückgängig machen. This for us was a milestone in our own research. Once we get to this 1957 paper, there's no way from that point forward that Exxon Mobil can pretend that it doesn't know about climate change. Das war ein Meilenstein in unserer Recherche. Sobald wir dieses Dokument aus dem Jahr 1957 in der Hand hielten, war klar, dass Exxon niemals mehr behaupten kann, vom Klimawandel nichts gewusst zu haben. New York, Riverside Drive, 125. Straße. In seiner Wohnung hoch über dem Hudson River wühlt sich James Hansen durch einen Stapel Papiere auf seinem Schreibtisch. Schon 1988 warnte der Klimaforscher bei einer Anhörung im Kongress vor den Folgen des Klimawandels, der eindeutig auf menschliches Handeln zurückzuführen sei. 30 Jahre lang war er Direktor des Goddard-Instituts für Weltraumstudien bei der NASA. Seit 2014 leitet er ein Programm an der Columbia-Universität, das die Erkenntnisse der Klimaforschung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und so konkrete Schritte auf politischer Ebene bewirken soll. 1988 war auch das Jahr, in dem die Kohlendioxidkonzentration in der Erdatmosphäre den Wert von 350 ppm, parts per million, überschritt. Heute sind wir bei 455 ppm, sagt James Hansen. Wenn es uns nicht gelänge, die CO2-Konzentration wieder unter den Stand von 1988 zurückzuführen, sähe die Zukunft für die kommenden Generationen düster aus. Seine Veröffentlichungen zum Klimawandel waren der Auslöser für Mary Wood in Eugene, in der amerikanischen Verfassung nach einem Rechtsprinzip zu suchen, auf das sich die Klage der Climate Kids gegen die US-Regierung stützen kann. Im Namen seiner Enkelin Sophie tritt James Hansen in diesem Prozess als Mitkläger auf. This is the paper, Young People's Burden, Requirement of Negative CO2 Emissions. On this paper, Our conclusion was, well, hier, das ist der Artikel. Die Bürde der Jugend, die Notwendigkeit negativer CO2-Emissionen. Unsere Schlussfolgerung ist folgende. Wenn wir bis Ende dieses Jahrhunderts auf ein Level von 350 ppm zurückkommen möchten, kommen wir nicht umhin, CO2 aus der Atmosphäre zu saugen. Zuerst einmal müssen die Emissionen sehr schnell sinken, so schnell wie möglich. Aber das ist nicht genug. Wir müssen auch schon vorhandenes Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen. Geschätzt etwa 100 Gigatonnen, also 100 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Es erscheint sinnvoll, das mit verbesserten land- und forstwirtschaftlichen Methoden zu versuchen und auch mit der Wiederaufforstung von Randgebieten, die für die Landwirtschaft nicht gebraucht werden. Als die Richterin Ann Aiken vom Bezirksgericht in Eugene im November 2016 die Klage der Climate Kids annahm, war Barack Obama noch Präsident der Vereinigten Staaten. Hätte seine Regierung einem Vergleich zugestimmt, wären heute richterliche Anordnungen zur konkreten CO2-Reduktion in Kraft, an die sich auch die neue Regierung unter Donald Trump halten müsste. Wahrscheinlich war die Zeit zu knapp, um alle rechtlichen Ansprüche der Industriezweige zu regeln, die von einer Neuorientierung der amerikanischen Energiepolitik betroffen wären, meint James Hansen. Aber es hätte Obamas Erbe im Bereich der Umweltgesetzgebung gerettet und den Weg für eine Dekarbonisierung der amerikanischen Wirtschaft geöffnet. James Hansen ist trotzdem optimistisch, weil die extreme Agenda der Trump-Regierung gegen jede Form der Regulierung die Chancen auf eine positive Entscheidung der Richter in Oregon immer wahrscheinlicher macht. Die Grundvoraussetzung ist durch Richterin Ann Aiken schon im November 2016 gegeben worden. Under the public trust, if you view the atmosphere as a global public trust asset, then all the governments are co-trustees of the asset. Wenn man die Atmosphäre als Gemeingut betrachtet, das allen Menschen gehört, dann sind alle Regierungen auf dieser Welt gemeinsam Treuhänder dieses Vermögens. Mary Wood, Universität Eugene, Oregon. So all the state governments in this country, the tribal governments, the federal government, and then other countries like Germany and Chile and China, India, they're all co-trustees. Die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten, in diesem Land auch die Parlamente der indigenen Völker und dann natürlich die Bundesregierung. Und das gilt auch für Länder wie Deutschland und Chile und China und Indien. Sie alle sind Treuhänder. Alle haben die gleiche Pflicht, die Atmosphäre für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu schützen. Das ist der Grund, warum ich versucht habe, einen legalen Weg zu finden, um dieses Prinzip auf die Klimakrise anzuwenden. Because I thought with so many different governments and so many different laws, you would never be able to solve this problem by looking to statutory law. Bei so vielen verschiedenen Regierungen und so vielen verschiedenen Gesetzen werden wir sonst niemals in der Lage sein, das Problem auf der Ebene des Gesetzesrechts zu lösen. Die Rechtssysteme sind einfach zu unterschiedlich. Wir brauchen ein übergeordnetes Prinzip, auf dessen Grundlage alle Bürger dieser Welt ihre Regierungen zur Verantwortung ziehen können. Wenn hier zum Beispiel ein Fluss mehrere Bundesstaaten durchquert, dann sind alle gemeinsam für das Wasser verantwortlich, unabhängig von den jeweiligen Rechtsprechungen. Das ist also nichts Neues. Es ist im Gegenteil ein sehr altes Rechtsprinzip, das wir aber aus den Augen verloren haben. So, statutory law in this country came about in the 1970s. There was great hope for its effectiveness, but it has failed across the board to achieve its goals. And the greatest failure is with climate crisis. In den letzten 4 Jahrzehnten gab es große Hoffnung auf die Wirkung von gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Umwelt, die aber gescheitert sind, gerade wenn es um ein Problem von der Dimension der Klimakrise geht. Weil die Ölfirmen und die Energiewirtschaft das politische System so manipuliert haben, dass die Behörden, die die Gesetze umsetzen, ihren Aufgaben einfach nicht nachgekommen sind. Die Hauptverhandlung im Verfahren der Climate Kids gegen die Regierung der USA soll 2018 beginnen. Wie bei den Ermittlungen der Generalstaatsanwälte von New York und Massachusetts geht es um die Frage, was die Ölindustrie und die Regierung über den Klimawandel wussten und wie sie mit diesem Wissen umgegangen sind. Alex Losnack, einer der jugendlichen Kläger aus Oregon, hat selbst Recherchen zu diesem Thema unternommen. One of my major findings was that President John F. Kennedy was informed of climate change due to CO2 emissions from burning fossil fuels. Eine meiner größten Entdeckungen war, dass Präsident John F. Kennedy über den Klimawandel aufgrund von CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe Bescheid wusste. Also genau über das, was wir jetzt wissen. John F. Kennedy wurde 1961 darüber informiert, durch den Senator Clinton Anderson aus New Mexico, der seine Informationen wiederum von John Van Neumann hatte. John Van Neumann war Atomforscher und gehörte zu den ersten, die sich für die Spieltheorie interessierten. Er hat herausgefunden, dass sich die Erde bereits 1955 um 1 Grad Fahrenheit erwärmt hatte. Kennedy wusste das und war auch über einige der möglichen Auswirkungen informiert. Abschmelzen der Polarkappen und Anstieg des Meeresspiegels, der die Küstenstädte bedrohen würde. Das sind genau die Auswirkungen, die wir vor Gericht als Argument für unsere Klage vorbringen wollen. Und die historischen Dokumente beweisen, dass die Bundesregierung seit über 5 Jahrzehnten genau wusste, was vor sich geht. Und trotzdem die fossile Brennstoffproduktion und die Entwicklung fossiler Brennstoffe weiter gefördert hat. Fossil fuel production and fossil fuel development. Donald Trump hat den Weg freigemacht, um 2 umstrittene Pipeline-Projekte wieder aufzunehmen. Der US-Präsident unterzeichnete entsprechende Anordnungen für die Keystone und die Dakota Access Pipeline. Washington, D.C., Juni 2017. Treffen mit Neela Banerjee. Die Journalistin arbeitet für den Medienkanal Inside Climate News, der sich auf Umweltthemen spezialisiert hat. Im September 2015 veröffentlichte Neela Banerjee die Ergebnisse einer 8-monatigen Recherche, die sie zusammen mit Liza Song und David Haysmeier unternommen hatte. The Road Not Taken, der Weg, der nicht eingeschlagen wurde, ist der Titel ihrer Serie über die Strategien der Ölindustrie. I got a copy of a transcript of a congressional hearing from 1979 into climate change. Ich bekam eine Mitschrift der Anhörung vor dem Kongress zum Klimawandel aus dem Jahr 1979 in die Hände. Oh, das ist interessant, dachte ich. Mal sehen, ob jemand aus der Ölindustrie dabei ist. Here, so I looked up, I would look up Arco, nobody from Arco there, Conoco, nobody. And then I looked up Exxon. And there was somebody from Exxon whose name was mentioned in this hearing. His name was Henry Shaw. Also habe ich nach Arco geschaut. Niemand von Arco hier. Conoco, niemand. Und dann habe ich nach Exxon gesucht. Und da war jemand von Exxon, dessen Name in dieser Anhörung erwähnt wurde. Sein Name ist Henry Shaw. Er lebt nicht mehr. Aber ich fand heraus, dass er Autor eines Artikels über Exxons eigene Studien zum Klimawandel war. Dieser Artikel wurde in den späten 70er Jahren veröffentlicht. Was sie gemacht haben, ist Folgendes. They took one of their supertankers and outfitted it with special equipment to measure carbon dioxide concentrations in the air and in the ocean on that tanker's route from the Caribbean to the Persian Gulf and back. Sie haben einen ihrer Supertanker mit einer speziellen Ausrüstung versehen, um die Kohlendioxidkonzentration in der Luft und im Ozean zu messen, auf einer Strecke von der Karibik bis zum Persischen Golf und zurück. Und das hat mir wirklich zu denken gegeben. Es ist eine Sache, Modelle zu erstellen oder mit Akademikern zu arbeiten. Aber es ist eine andere Sache, wenn eine amerikanische Ölfirma in den späten 1970er Jahren eigene Ressourcen nutzt und massiv in die Recherche investiert, um mehr über den Klimawandel zu erfahren. Das war der Grund, warum sich unsere Recherchen, die im Januar 2015 begonnen hatten, immer stärker auf Exxon konzentrierten. »1968 bereits hatte eine Gruppe von Wissenschaftlern vom Stanford Research Institute, SRI, eine Studie veröffentlicht, die sie im Auftrag des American Petroleum Institute unternommen hatte. Darin wurde Kohlendioxid als die gefährlichste aller untersuchten chemischen Substanzen eingestuft, die langfristig die gravierendsten Auswirkungen für das Leben auf der Erde haben wird.« Karen Muffett vom Center for International Environmental Law, CIEL, konnte anhand dieser Studie das Geschäftsgebaren der Industrie noch weiter in die Vergangenheit zurückverfolgen. That SRI report that I'm referring to. Durch den SRI-Bericht sind wir auf ein älteres Projekt der Ölindustrie gestoßen, nämlich die Gründung des Smoke and Fumes Komitees, das in den 1940er Jahren als Reaktion auf die Smog-Krise in Los Angeles gegründet worden war. Im Dezember 1947, in einer großen kalifornischen Zeitung war gerade ein besonders kritischer Artikel erschienen, kam eine Gruppe von Managern aus der Ölindustrie in einem Hotelzimmer in Los Angeles zusammen und beschloss, das Smoke and Fumes Komitee zu gründen. Dieses Komitee sollte zum einen die wissenschaftliche Forschung der Öl- und Gasindustrie finanzieren und darüber hinaus, und das ist der wichtigste Aspekt, wissenschaftliche Erkenntnisse in eine Public Relations-Kampagne einfließen lassen, um die öffentliche Wahrnehmung von Luftverschmutzung und Regeln zur Eindämmung der Luftverschmutzung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das erklärte Ziel war es, gesetzgeberische Maßnahmen zu verhindern, die die Ölindustrie für unnötig hielt und die sie nicht haben wollte. People who hadn't spoken to each other in 30, 35 years were saying the same exact things to us. Leute, die über 30, 35 Jahre nicht mehr miteinander gesprochen hatten, sagten uns alle das Gleiche. Der Tenor war, Exxon wusste schon Mitte der 1970er Jahre, dass die Verbrennung von fossilen Rohstoffen zu einer größeren Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre führen würde, dass die erhöhten Konzentrationen den Planeten erwärmen würden und dass diese Erwärmung für den Großteil der Welt sehr negative Auswirkungen haben könnte. Und sie waren sich im Klaren darüber, dass dies zu politischen Reaktionen führen würde, also zu Bemühungen auf nationaler und internationaler Ebene, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Exxon trieb also die Forschung im Bereich der erneuerbaren Energien voran. Allerdings nicht aus moralischen Bedenken. Es ging vielmehr darum, den Einfluss der Industrie auf politische Entscheidungen sicherzustellen. Neela Banerjee beschreibt noch eine andere Sorge der Ölindustrie. At that time, there was also this fear that oil supplies, at least in the United States, were running out. So Exxon. Zu dieser Zeit gab es auch die Angst, dass die Ölvorkommen, zumindest in den Vereinigten Staaten, bald erschöpft sein würden. Also hat Exxon begonnen, die Firma breiter aufzustellen. Sie also von einem reinen Öl- und Gasunternehmen zu einem Energielieferanten zu entwickeln, der auch erneuerbare Energien in seinem Angebot hat. Sie haben über verschiedene Szenarien nachgedacht, das sieht man in den Dokumenten. Sie haben sich gefragt, wann die negativen Folgen für den Planeten sichtbar würden, wie groß sie sein würden und was sie tun müssen, um darauf vorbereitet zu sein. Das hat sich in den späten 1980er Jahren geändert, als die US-Regierung und andere Regierungen, auch die Vereinten Nationen, begannen, den Klimawandel aus einer politischen Perspektive zu betrachten und als es einen Wechsel auf der Führungsetage von Exxon gab. Warum sie sich entschlossen haben, einen anderen Weg zu gehen, darauf haben wir noch keine Antwort. Der andere Weg, den Neela Banerjee beschreibt und der ansatzweise schon mit der Einrichtung des Smoke and Fumes Komitees in den späten 1940er Jahren begonnen hatte, war eine Kampagne der systematischen Desinformation, die in der massiven Unterstützung von konservativen Denkfabriken ihren Ausdruck fand, die den Klimawandel an sich oder zumindest den Einfluss des Menschen auf klimatische Veränderungen in Frage stellten. Damit wurden auch die eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen relativiert und man begann, die Forscher zu verunglimpfen, mit denen man jahrelang zusammengearbeitet hatte. Aber die Berichte über die Recherchen und Untersuchungen der Ölindustrie zum Klimawandel sind bis heute öffentlich zugänglich. Man muss nur wissen, wo man zu suchen hat. Carol Muffett. This is the beauty of this research and why we looked in the era that we did, is that we didn't have to break down doors, we didn't have to bribe anybody. This information was all hiding in plain sight. Das ist das Besondere bei dieser Recherche. Wir mussten keine Türen aufbrechen. Wir mussten niemanden bestechen. Diese Informationen waren öffentlich zugänglich. In Google Scholar, in historischen Dokumenten im Web. Und der Grund, warum das nicht versteckt war, ist, manche Dokumente waren hinter einer Paywall abgelegt oder in alten Archiven, die nicht direkt über das Internet zugänglich waren. Aber viel wichtiger ist die Tatsache, dass sich die Begriffe zum Klimawandel im Lauf der Zeit mehrfach grundsätzlich verändert haben. Ebenso wie die Namen der Firmen und der beteiligten Personen. So if you don't know what climate change was called in the 1920s, if you don't know that the problem of climate change in the 1920s and 30s was the problem of carbonic acid. Also, wenn Sie nicht wissen, dass der Klimawandel in den 1920er und 30er Jahren als Problem mit der Kohlensäure bezeichnet wurde. Anfang der 1950er Jahre sprach man vom Suess-Effekt, also der Interaktion von Kohlenstoffisotopen in der Atmosphäre. It's only when you learn to speak that language that you realize this rich history is there. Wenn man nicht gelernt hat, diese Sprache zu verstehen, übersieht man schnell, was für eine reiche Geschichte dahinter steht. Eine Parallele zwischen dem Prozess der Climate Kids gegen die USA und den laufenden Untersuchungen der New Yorker Staatsanwälte gegen Exxon gibt es auch in der Reaktion der Beschuldigten. Die Anwälte der Regierung sprechen dem Bezirksgericht in Oregon die Kompetenz ab, über grundlegende Fragen der Energieversorgung in den Vereinigten Staaten zu entscheiden. Und der Ölmulti ExxonMobil wiederum bezeichnet die Ermittlungen von Eric Schneiderman und Laura Healey als politisch motivierte Hexenjagd, die das Geschäftsmodell eines ganzen Industriezweiges beschädigen kann. In Eugene spreche ich mit Julia Olson, der Hauptanwältin der Climate Kids im Verfahren Juliana vs. United States. So there's just a lot of trial preparation work. Während wir uns auf diesen Prozess vorbereiten, hat die Trump-Regierung sich entschlossen, alles zu tun, um diesen Prozess zu vermeiden. Sie hat vor dem 9. Berufungsgericht, das ist der nächsthöhere Gerichtshof, einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens gestellt. Diese vorgezogene Berufung ist ein Verfahren, das nur in ganz seltenen Fällen Anwendung findet. Die Regierung nutzt jede Prozedur, die ihr zur Verfügung steht, um diesen Prozess zu verhindern, weil sie genau weiß, dass sie ihn nach der Faktenlage nicht gewinnen kann. Entsprechend hat auch die Ölindustrie reagiert. Als die Klage in Oregon erhoben wurde, fühlte sie sich von der noch amtierenden Regierung unter Barack Obama nicht ausreichend vertreten. Das hat sich unter Donald Trump grundlegend geändert. Mary Wood, Universität von Oregon, Eugene. The lawsuit is against the government, but the industry intervened early on as defendants on the side of the government. Die Klage richtet sich gegen die Regierung, aber die Industrie ist gleich zu Anfang des Prozesses eingestiegen, als Mitangeklagte auf Seiten der Regierung. Die Industrie wollte unbedingt an diesem Prozess teilnehmen. Viele Anwälte, mich eingeschlossen, haben sich an diesem Tag gefragt, ob die Industrie verrückt geworden ist, weil sie jetzt auch der Offenlegung unterworfen ist. Und da können eine Menge Sachen zum Vorschein kommen, für die sie belangt werden kann. Nachdem Richterin Aiken die Klage zugelassen hatte, versuchte die Regierung, sie mit einer einstweiligen Verfügung zu stoppen. Die wurde von Aiken und einem anderen Richter verworfen. Gleichzeitig wurde die Industrie aufgefordert, der Anfrage auf Offenlegung von relevanten Dokumenten nachzukommen. Das war dann der Punkt, an dem die Industrie nur noch raus wollte aus dem Prozess. Dieser plötzliche Sinneswandel war eine Überraschung. Denn man sieht selten, dass die Ölindustrie Rückzieher macht und vor etwas davonläuft. Vier Tage nach dem Interview mit Mary Wood kommt die Nachricht, dass ein Richter in Oregon der Ölindustrie den Rückzug aus dem Verfahren erlaubt hat. Die Climate Kids und die Anwälte von Our Children's Trust sind froh über den Rückzug der Ölindustrie. Es erlaubt ihnen, sich in ihrer Klage ganz auf die Verantwortung der Regierung zu konzentrieren. Die Ölindustrie ist damit aber nicht aus dem Schneider. Die Untersuchungen der Staatsanwälte in New York und Boston laufen weiter und könnten in ein Betrugsverfahren münden. Ich frage Julia Olson, was es bedeutet, dass die Ölindustrie in ihren firmeninternen Dokumenten den Zusammenhang von Erderwärmung und CO2-Ausstoß mehrfach bestätigt hat. Ist ihre Verantwortung dadurch nicht klar belegt? That's right, and that's what we were arguing. But there's a difference between having a published paper. Es ist ein Unterschied, ob ein Sachverhalt in einem firmeninternen Bericht steht oder ob er vor Gericht dargelegt wird und man dafür juristisch verantwortlich gemacht werden kann. Das hat dann nämlich weit verzweigte Konsequenzen. Und diesen Schritt wollte die Ölindustrie nicht machen. Sie ist buchstäblich im letzten Moment ausgestiegen. Literally on the eve of having to do that, they backed out and said we want out. Die Einschaltung des Berufungsgerichts in Kalifornien, noch bevor es überhaupt ein Urteil gegeben hat, ist der Versuch der Trump-Administration, die unabhängige Arbeit der Justiz zu schwächen. Unliebsame Richter sollen ausgeschaltet werden, indem man ihnen die Kompetenz abspricht, über grundlegende energiepolitische Fragen zu urteilen. Hier zeichnet sich eine Kraftprobe von grundsätzlicher Bedeutung zwischen Exekutive und Judikative ab. Ihr Ausgang könnte darüber entscheiden, ob das System von Checks and Balances in den USA auch in Zukunft Bestand haben wird. Letztlich geht es um die Frage, ob die Gerichte weiterhin den Schutz der Verfassung garantieren können. Die Anwälte der Regierung bezweifeln, dass das Recht auf ein stabiles Klima in der Verfassung verankert ist und sehen deshalb den Prozess der Climate Kids als irrelevant an. Ich frage Julia Olson, ob die Kläger den Nachweis erbringen können, dass ihr Leben jetzt schon durch den Klimawandel beeinträchtigt ist. For each of these kids, they have a story of how they've been harmed by climate change, how they are continuing to be harmed, and then what their future looks like if business as usual carbon pollution continues. Jeder Jugendliche hat eine Geschichte, wie er oder sie durch den Klimawandel betroffen ist, wie sich ihre Situation verschlechtert. Und wie ihre Zukunft aussieht, wenn Business as usual weiterläuft. Zum Beispiel Jaden, die in Rain, Louisiana lebt. In den letzten 10 Monaten hat es 2-mal als Jahrtausendereignis bezeichnete Stürme gegeben, die das Innere ihres Hauses überschwemmt haben. Im August 2016 ist sie morgens aufgestanden und war knöcheltief im Wasser. Our experts tell us that that storm event and the flooding was exacerbated and made worse by climate change and the increased moisture that we now have in the atmosphere and the changing patterns of storms. Unsere Experten sagen, dass solche Sturmereignisse und Überschwemmungen durch den Klimawandel verschärft werden, weil immer mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre ist und sich die Luftströmungen verändern. Seattle, Washington State, Juni 2017. Es gibt Parallelen zwischen dem Vorgehen der Tabakindustrie und der Strategie der Ölindustrie heute, sagt Brandon DeMell, der mit einem Team von Analysten die Website Die Smogblog betreibt. Lange Zeit wurde von den Zigarettenfabrikanten jegliche Auswirkung ihres Produkts auf die menschliche Gesundheit geleugnet. Zum Teil sind es dieselben Leute und Organisationen, die heute versuchen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Klimaforschung in Zweifel zu ziehen und die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Es ist schwierig, einen genauen Zeitpunkt zu bestimmen, wann die Leugnung des Klimawandels an Fahrt aufgenommen hat. Leugnung von Fakten gehört zu dem ideologischen Projekt, das mit der Einrichtung von Denkfabriken und Organisationen begonnen hat, die vorgeben, Experten zu sein. Das ist eine Taktik, die schon seit Jahrzehnten verfolgt wird. Aber als sich die Ideologen und die Industriellen verbündet haben, um das Kyoto-Protokoll zu bekämpfen, das war der Beginn einer wirklich konzertierten Anstrengung. Das amerikanische Petroleuminstitut, die Handelskammer der Vereinigten Staaten, ExxonMobil, Shell und einige der Autohersteller haben sich zusammengetan und beschlossen, eine Menge Geld in eine aggressive Kommunikationskampagne zu pumpen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Klimaforschung zu zerstören. Der Gründer von The Smogblog, Jim Hoggan, der heute auf Salt Spring Island lebt, geht noch weiter. 30 Jahre lang hat er in Vancouver eine große Public Relations Firma geleitet. Seine Erfahrung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hat ihm geholfen, die Mechanismen zu verstehen, die heute die amerikanische Gesellschaft spalten. Der Angriff auf die Klimawissenschaften sei Teil einer ideologischen Bewegung, die letztendlich die Zerstörung der liberalen Gesellschaft zum Ziel habe. Ethical oil, the people who have the ethical oil campaign or the clean coal campaign, exactly the same sort of thing. They're not actually trying to convince you that oil is ethical. Die Leute, die hinter der Kampagne für ethisches Öl stehen oder hinter der Kampagne für saubere Kohle, das ist genau das Gleiche, wollen sie nicht überzeugen, dass Öl ethisch ist. Sie wollen sie vielmehr davon überzeugen, dass es eine Schlacht gibt, einen Krieg zwischen den Normalbürgern und Leuten wie Al Gore, die versuchen, eine große Regierung, Big Government, zu schaffen. Diese Kampagnen sind wie das Werfen von Granaten oder Rauchbomben in die Mitte des öffentlichen Raums. Sie wollen, dass jeder diesen Raum verlässt. Sie wollen den Raum des öffentlichen Diskurses an sich beseitigen. It is an attack on evidence, but it's more an attack on the public space where evidence actually might make a difference. Es ist ein Angriff gegen Fakten und Beweise. Aber mehr noch ist es ein Angriff auf den öffentlichen Raum, wo Beweise und Fakten tatsächlich einen Unterschied machen können. Die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch falsche Informationen ist eine Sache. Mindestens ebenso bedenklich sind die konkreten Schritte der Ölindustrie, um die laufenden Untersuchungen zu ihrer Verantwortung in Sachen Klimawandel zu unterbinden. Carol Muffett. Soon after the New York AG filed his investigation. Kurz nachdem der New Yorker Generalstaatsanwalt seine Ermittlungen aufgenommen hatte, begann auch Maura Healey, die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, mit ihrer eigenen Untersuchung des Falls. Ihr Schwerpunkt liegt auf potenziellen Verstößen gegen das Verbraucherschutzgesetz. Daraufhin hat Exxon den beispiellosen und bemerkenswerten Schritt unternommen, die Generalstaatsanwälte von Massachusetts und New York vor einem Gericht in Texas zu verklagen, mit dem Ziel, die laufenden Untersuchungen zu stoppen. Es ist wirklich erstaunlich, dass ein Privatunternehmen glaubt, eine gerichtlich angeordnete Ermittlung stoppen zu können, indem es zu einem anderen Gericht geht, das man als gewogen ansieht, weil es quasi im Heimatterritorium liegt. Und da das Gericht in Texas diese Klage nicht sofort abgelehnt hat, was die einzig richtige Entscheidung gewesen wäre, hat Exxon die Existenz dieses Verfahrens genutzt, um gegen 11 NGOs, Stiftungen und Rechtsanwälte, mich eingeschlossen, Vorladungen zu beantragen. Die Vorladung von Sciel vor das texanische Gericht war sehr unpräzise formuliert und bezog sich auf praktisch die gesamte Arbeit, die die Organisation in den letzten Jahren im Bereich des Klimawandels unternommen hatte. Carol Muffett lehnte es ab, die geforderten Dokumente vorzulegen, und die Vorladung wurde eingefroren, als der Richter in Texas Exxons Klage an die Gerichte in New York und Boston zurückverwies. Damit ist der Versuch der Ölindustrie, die Ermittlungen auf juristischem Weg zu stoppen, vorerst gescheitert. Mit Sorge blickt die Industrie auch auf das laufende Verfahren der Climate Kids gegen die USA. Sollte die Regierung den Fall verlieren, müsste sie einen konkreten Aktionsplan zur schnellen CO2-Reduzierung vorlegen. Davon wäre die Öl- und Gasindustrie unmittelbar betroffen. Aber es ist nicht die Aufgabe des Gerichts, diesen Plan zu erarbeiten, sagt Mary Wood. Die Richter können nur kontrollieren, ob ein solcher Plan korrekt umgesetzt wird. I very much hope that such an atmospheric recovery plan will emerge out of the scientific and university community, quite apart from this litigation. Ich hoffe sehr, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Universitäten von sich aus, unabhängig von diesem Gerichtsprozess, einen Plan zur Regeneration der Atmosphäre erarbeiten. Etwas Ähnliches wie der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Plan, der sowohl die Dekarbonisierung der Wirtschaft als auch die aktive Senkung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre regelt. And that plan can be credible and can be used to compare against a Trump plan that may be deficient. The court also has the opportunity to issue what I call backstop injunctions. Diesen Plan könnte man dann mit Trumps Plänen vergleichen, die wahrscheinlich nicht ausreichen. Und das Gericht könnte verfügen, dass bestimmte Projekte zur Entwicklung von Offshore- und Onshore-Bohrungen oder zum Bau von Pipelines gestoppt werden. Oder Projekte zur Kohleförderung. And those won't solve the problems by themselves, but they will start shutting down the flow of fossil fuels and shutting down the supply. Das sind Schritte, die das Problem nicht lösen, aber sie würden dazu beitragen, den Ölfluss zu stoppen und die Quellen zu schließen. Wird sich die Trump-Administration wirklich einer gerichtlichen Entscheidung beugen oder eher eine Verfassungskrise auslösen, indem sie sich über die Gerichte hinwegsetzt? Wenn der Druck auf Trump in der Klimafrage zu groß wird, meint der Korrespondent des Deutschlandfunks in Washington, D.C., wird der amtierende Präsident eine andere Krisensituation ausnutzen, um das amerikanische Volk hinter sich zu scharen und den ganzen Klimaquatsch nebenbei zu beenden. Thilo Kößler gibt damit die Meinung vieler Beobachter in Washington wieder, die in den nächsten Monaten mit einem Krieg gegen den Iran oder gegen Nordkorea rechnen. Auch Jim Hoggan glaubt nicht an ein Einlenken der Regierung. The levels of fear and hate that are basically part of this tribalizing of science are so high that people should be cautious. Angst und Hass, die ein Grundzug dieser antiwissenschaftlichen Bewegung sind, haben ein solches Niveau erreicht, dass man vorsichtig sein muss. Ich glaube nicht, dass diese Leute bereit sind, etwas zu ändern oder sogar einen Rückzieher zu machen, weil ihre Anhänger, weil ihr Clan diese Art von Führungsstil erwarten. Diese Leute handeln nicht normal, sie werden niemals ihren Kurs korrigieren. James Hansen wird keinen Klimaplan für die Trump-Regierung schreiben. Das wird nicht passieren. Egal, was das Gericht sagt, sie werden eine krumme Tour finden, um die Sache in die Länge zu ziehen, oder sie ändern die Gesetze, oder irgendetwas wird ihnen einfallen. Jemand, der so nah dran ist, ein autoritärer Führer zu werden, man muss sich nur anschauen, wogegen Trump kämpft. Er bekämpft die Gerichte. Er greift Journalisten an. Er bekämpft Universitäten, die Wissenschaft. Also im Grunde alle Institutionen eines demokratischen Staates. Und das ist typisch für ein autoritäres Regime. Universities, science. He's basically attacking institutions. That's authoritarianism, right? Not with me, folks. Mit mir nicht. Donald Trump hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, er werde aus dem Klimaschutzabkommen aussteigen. Denn das würde dazu führen, dass US-Firmen schließen müssten. That means factories and plants closing all over our country. Here we go again. Und Amerikaner würden dann ihren Job verlieren. Nicht mit mir. Brandon DeMell ist weniger pessimistisch. Selbst wenn der Prozess der Climate Kids gegen die US-Regierung nicht erfolgreich sein sollte, markiere er doch einen Wendepunkt. It's an interesting situation that we have a single judge in a courtroom deciding whether it's a bunch of kids on the side of climate science versus the US government. Das ist schon eine außergewöhnliche Situation. Eine einzige Richterin in einem Gerichtssaal wird entscheiden, ob ein paar Kinder auf der Seite der Klimaforschung oder die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika recht haben. Ist es das gebündelte Wissen der Klimaforschung und die Aussage der Kinder, die ihre Zukunft bedroht sehen? Oder ist es die Regierung, die letztlich mit dem gesamten auf fossilen Brennstoffen beruhenden Energiesektor identisch ist? If a 7-year-old kid can articulate this to a judge more effectively than all of the major scientific institutions on the planet, that will be a victory. Wenn ein 7-jähriges Kind dies vor einem Richter effektiver artikulieren kann als alle großen wissenschaftlichen Institutionen auf diesem Planeten, dann ist das ein großer Sieg. Was die Jugendlichen getan haben, um diese Sache voranzubringen, stimmt mich hoffnungsvoll. Und wenn man die USA nur auf dem Weg über die Gerichte dazu bringen kann, ihre Politik zu ändern und endlich auf die Wissenschaft zu hören, dann soll es eben so sein. If it takes fighting it out in court to get the United States to listen to science and commit to action, so be it. Smoke and Fumes. Die Ölindustrie auf der Anklagebank. Feature von Harald Brandt. Die Sprecher waren Bernd Hahn, Andrea Hörnke-Tries, Bodo Primus, Antonia Mohr, Stefan Roschi, Nadine Kettler, Ronald Spieß, Janek Petri. Ton und Technik Norbert Vossen und Johanna Fegert. Regie Harald Brandt. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk 2017. Die Sendung wurde gefördert mit Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW. Because they don't think I'm going to be able to sustain.